Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung heute, ganz offene Sendung für alle eure Themen. Meine Frage an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir jetzt hier zu unterhalten? Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht. 0180-5678-111. Nochmal die Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist Andreas und er ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Andreas. Domian. Dein Thema? Mein Thema heißt sexuelle Nötigung. Mhm. Und zwar unter Kindern. Mhm. Ich habe einen Stiefsohn, ja. Der ist 8 Jahre alt. Ja. Gegenüber von uns wohnt ein Mädchen, ist 10 Jahre alt. Also jetzt gehst du ein bisschen näher ans Telefon. Man ja. Versteht dich nicht so ganz. Ja, mach gut. Mhm. Gegenüber von uns wohnt ein Mädchen, 10 Jahre alt. Mhm. Das Mädchen ist im 5. Schuljahr. Die haben Sexualkunde in Bio. Ja. Und anscheinend hat das Mädchen gemeint, sie müsste das mal ausprobieren, wie das funktioniert. Mhm. Miteinander schlafen. Jetzt hat die den Kleinen, meinen Stiefsohn, dazu überredet, ja. Mit ihr Geschlechtsverkehr zu machen. Der 8 Jahre alt ist. Der ist 8 Jahre alt. Mhm. Da ist natürlich viel zu früh, denke ich mal, und ist auch absolut noch nichts ausgeprägt. Mhm. Das hat dir dein Stiefsohn erzählt? Oder wie hast du es erfahren? Wir haben es erfahren. Es war mal die Rede unter den Kindern, komm, wir gehen ficken, haben die gesagt. Mhm. Die wussten gar nichts mit dem Wort anzufangen. Mhm. Wir haben dann mal den Kleinen rangeholt. Wir haben gefragt, was war denn da los? Wir haben uns lange mit dem unterhalten, mhm. Sehr einfühlsam. Ja. Und dann so nach und nach hat er uns dann erzählt, was da war. Mhm. Was genau ist denn passiert? Das Mädchen hat sich auf den Rücken gelegt, die Hose ausgezogen, die Beine auseinander und er musste dann die Hose auch ausziehen, mhm. Und musste seinen Penis in ihre Scheide reinmachen. Mhm. Und er durfte uns auch nichts davon sagen, das wäre ein großes Geheimnis. Mhm. Das hat das Mädchen ihm so... So eingepläut, mhm. Ja. Mhm. Und wie oft ist das vorgekommen? Schon? Er hat gesagt, 3-mal. Mhm. Und wie äußert er sich dazu? Wie empfindet er das? Er ist sehr verlegen. Mhm. Er ist noch so, ja, 8 Jahre, ist noch sehr jung. Mhm. Er kann damit auch gar nichts anfangen. Er weiß auch gar nicht, dass das eigentlich zur Fortpflanzung dient. Er ist ja noch nicht aufgeklärt. Und ich meine, zum Aufklären ist es eigentlich schon ein bisschen, noch ein bisschen früh. Finde ich eigentlich nicht, mit 8 Jahren. Das hätte schon passiert sein können. Aber finde ich schon, ja. Eigentlich ja. Ja. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass er das, dass er Angst vor dem Mädchen hat und dass er quasi wirklich dazu gezwungen wird und ihm das gar nicht so Spaß macht? Sofern man davon ja. Spaß dann auch reden kann? Den Eindruck habe ich schon, dass er ein bisschen Angst hat vor dem Mädchen. Mhm. Die ist relativ kräftig, mhm. Und die langt auch kräftig zu, wenn man sein muss. Mhm. Und der Kleine ist schon ein bisschen eingeschüchtert. Ja. Gibt es denn da andere Kinder, die da in irgendeiner Weise mit eingebunden sind? Weil du gerade sagtest, du hättest das gehört. Komm, wir gehen jetzt mal das berühmte Wort mit F. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal nicht, weil für andere Kinder wäre das sicher auch schwer. Jetzt bist du und deine Frau ja. Offensichtlich sehr irritiert, ne? Und du wisst ja. Nicht, was ihr machen sollt. Nee, wir wissen uns nicht zu helfen. Mhm. Wir könnten uns jetzt mit dem Vater von dem Mädchen unterhalten. Mhm. Der ist übrigens auch alleinerziehend. Mhm. Der könnte jetzt aber auch den Spieß rumdrehen und könnte sagen, wir haben jetzt den Kleinen sexuell genötigt und wollen jetzt seiner Tochter die Schuld in die Schuhe schieben. Mhm. Wie, ihr habt den Kleinen sexuell genötigt? Verstehe ich nicht. Das könnte der Vater so sagen, wenn wir ihm das erzählen würden. Dass quasi der Kleine damit angefangen hat, oder wie? Nee, wenn wir jetzt dem Vater von dem Mädchen die Geschichte erzählen würden, er könnte uns das ja glauben, er müsste es aber nicht glauben. Mhm. Er könnte ja auch den Spieß dann rumdrehen. Ja, wie, inwiefern rumdrehen, das verstehe ich nicht. Er könnte ja dann sagen, Moment, so war das doch gar nicht. Ihr habt bestimmt an dem Kleinen rumgefummelt und jetzt wollt ihr meiner Tochter die Schuld in die Schuhe schieben. Naja, also das ist jetzt schon sehr weit um die Ecke gedacht. Andreas, ich würde an deiner Stelle oder an eurer Stelle, wenn ich Sorgen hätte und wenn ich der Auffassung wäre, dass das alles nicht in Ordnung ist, was da passiert. Auf jeden Fall das Gespräch mit diesem Vater suchen. Was dann dabei rumkommt, ist jetzt erstmal noch eine andere Frage. Vielleicht ist das ja ein ganz zugänglicher Mann und man kann miteinander reden und kann die Sache dann irgendwie gemeinsam in den Griff bekommen. Das wäre zu wünschen, aber ich glaube kaum. Das ist ja. Warum glaubst du das nicht? Kennst du den Mann? Ja, schon länger. Bitte? Ich kenne den Mann schon länger. Mhm. Ich glaube kaum, dass er so zugänglich ist. Mhm. Trotzdem ist es ein Versuch wert. Und diesen Versuch müsst ihr erstmal unternehmen, bevor man da über andere Dinge nachdenkt, wobei mir auch jetzt gar nicht einfällt, was man da sonst machen könnte, außer dass du deinen Sohn halt anhältst, das nicht mehr mitzumachen. Aber der Schritt mit dem Gespräch mit dem Vater finde ich das Richtige erstmal. Ja. Auf jeden Fall, Andreas. Und kümmere dich auch mal ein bisschen um die sexuelle Aufklärung deines Sohnes. Du meinst also? Ich finde, mit 8 Jahren ist das höchste Eisenbahn, dass er das erfährt. Weil er erfährt es sowieso und dann ist es besser, wenn er das über die Eltern mitkriegt, alles als, weiß ich es, aus irgendwelchen Zeitschriften oder vom Schulhof. Gut. Andreas, sieh mal zu und ich wünsche viel Glück. Ja, danke sehr. Wiederhören, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Ein junger Mann ist dran und der heißt Hendrik, stimmt das? Nein, Henrik. Henrik, bitte. Ganz ungewöhnlich, ne? Na, das ist ein norwegischer Vorname und der ist mittlerweile ein ziemlicher Modevorname geworden. Henrik? Ich bin ich völlig aus der Zeit, habe ich noch nie gehört. Henrik. Ja, gut. Du bist aber kein Norweger. Nein, ich bin kein Norweger. Schade, ich habe noch nie mit einem Norweger gesprochen. Aber ich habe eine große Affinität zu Skandinavien. Ja, das glaube ich, das kann ich gut verstehen. Ja. Henrik. Ja. Was ist los? Mein Thema ist, hat ein bisschen was mit dem Thema von gestern zu tun. Die Gier, meine Gier ist die Gier nach Literatur. Ah. Und insbesondere die Literatur, und da jetzt die ultimative Lobhudelei an deine Sendung, die durch deine Sendung nicht unwesentlich beeinflusst wird. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, das ist ganz einfach. Wenn ein Autor in einem bestimmten Sujet, in einem bestimmten Milieu etwas, eine Szene eines Romans oder einer Erzählung ansetzen will, muss er eigentlich recherchieren. Ja. Ich nehme an, ich möchte eine Szene schreiben, die sich im schwulen Milieu irgendwo befindet. Und dann habe ich normalerweise nicht die Möglichkeit, mich so lange unerkannt oder unbeteiligt in diesem Milieu zu bewegen, dass ich diese Informationen bekomme. Und da ist deine Sendung extrem dienlich dafür. Das stimmt, ja. Das ist wahr. Dein Buch heißt Wilde Leben und genau das ist das, was wir sehr häufig präsentiert bekommen. Extreme Leben heißt es. Oder extreme Leben. Ja, ja. Extreme Leben, sei es in Fällen von sexuellem Missbrauch, sei es der Fall dieses einen Sklaven, der mal angerufen hat. Das war eine sehr skurrile Geschichte, die ich aber trotzdem für wahr halte, obwohl sie so unglaublich klang, des Sklaven, der sich für 5000 Mark an eine Domina verkauft hatte. Und gefürchtet hatte, nicht mehr aus diesem Vertrag rauszukommen. Er hat sich zwischenzeitlich in eine andere Frau verliebt. Und aus so ich erinnere mich, ja. Und aus dieser Erzählung dieses Mannes ist zum Beispiel eine Geschichte von mir entstanden. Also Gier nach Literatur heißt nicht, so habe ich es anfänglich verstanden, dass du ganz viele Romane von allen möglichen Schriftstellern liest, sondern du schreibst und du wirst inspiriert durch diese Sendung. Es ist sowohl als auch. Ich lese sehr viel, ich muss sagen extrem viel. Und das Schreiben war anfangs ein böses Wort, war fast ein Abfallprodukt, aber mittlerweile kultiviert sich das natürlich. Und ich schreibe jetzt noch ungefähr seit 10 Jahren oder so. Ja. Und durch das tägliche Lesen und den täglichen Umgang mit jeder Menge von Literatur und jeder Art von Literatur wird das mehr und mehr kultiviert. Hast du denn schon veröffentlicht? Oder ist das alles noch für deine Schublade? Ich habe auf verschiedene Art und Weise veröffentlicht. Zum einen in Zeitschriften, Literaturzeitschriften und Anthologien, also in Sammelbänden von verschiedenen Autoren. Ja. Und zum anderen nutze ich jede Möglichkeit, sogenannte Poetry Cafés aufzusuchen. Ah ja. Ich hab dir das gesagt. Ja. Es ist aber auch ausgesprochen schwierig für junge Autoren, einen großen, einen seriösen, einen potenten Verlag zu finden. Ne? Da ist was dran. Also man spricht bei Autoren von 35 immer noch von Jugendlichen, von Nachwuchsautoren. Schreibst du denn vorwiegend Prosa oder auch Lyrik? Ich schreibe eigentlich in erster Linie Lyrik. Lyrik? Ja. Da schreibst du Gedichte nach dieser Sendung? Ich habe unter anderem auch sehr viele Anregungen bekommen durch deine Sendung und daraus ist dann das ein oder andere Gedicht entstanden. Wäre es möglich, dass wir eine Kostprobe hören? Oder ist das jetzt zu spontan? Ich habe gerade mal eben, als ich hier nochmal zurückgerufen worden bin, mal schnell eine Mappe geschnappt. Ja. Aber ich glaube, es ist gerade keins da. Es ist keins da. Ich habe eine Kurzgeschichte, die ich dir gerne schicken kann. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt nichts zur Hand hast, dann schick mir doch mal so ein paar Sachen, die wirklich Bezug nehmen auf die Sendung oder auf Geschichten, die hier in der Sendung erzählt worden sind. Ja. Und vielleicht kann ich das dann in der Postecke mal vortragen, wenn es nicht so lang ist. Das wird sich zeigen, ja. Ja. Etwas davon abgehend. Heute ist der 23.04. Heute ist nicht nur der Tag des Biers. Des Biers? Der internationale Tag des Biers, sondern auch der Tag des Buchs. Es gibt einen Frauentag und es gibt einen Biertag. Es gibt einen Biertag. Das ist ja abgefahren. Und es gibt auch einen Tag des Buchs. Ein Tag des Buchs. Und das versuche ich heute Abend zu verbinden. Ja. Bier und Buch, nämlich in einer Kneipe, wo sich Autoren aus dem Ruhrgebiet und auch aus Düsseldorf und so weiter treffen und unter anderem auch Geschichten lesen und andere Texte lesen, dramatische, lyrische Texte, die sich auch auf deine Sendung beziehen. Lieber Henrik, versuch doch mal ein Gedicht zu schreiben über Kopfläuse. Kopfläuse? Ja, wenn du diese Sendung, hast du sie am Montag verfolgt, in der Nacht von Montag auf Dienstag? Leider nicht, nein, da ging es um das Thema Kopfläuse. Eine junge Frau rief an, dass sie seit über zweieinhalb Jahren Kopfläuse hat und sie nicht loskriegt. Ja. Daraufhin bekamen wir Unmengen von Faxen und Anrufen, von vielen schlauen Tipps von Leuten, wie man diese Kopfläuse wegkriegt. Ich vermute mal, dass heute in der Sendung auch noch was hier zur Sprache kommt. Ja. Überleg mal, ob man es vielleicht in einen anspruchsvollen lyrischen Rahmen kleiden könnte. Also ich habe Gedichte über allerlei Ungeziefer. Ja. Die gibt es schon. Ja. Kopfläuse sind speziell nicht dabei gewesen. Und ich will ein paar knallharte Sexgedichte haben. Ist auch klar, ne? Sind auf jeden Fall dabei, klar. Also du schreibst mir und ich werde das verehrte Publikum auf dem Laufenden halten. Ja. Okay. Ja, okay. Viel Erfolg bei deiner literarischen Karriere. Was machst du an sich so vom Beruf? Ich bin im Moment Student und versuche allerdings, na, in einem ähnlichen Bereich wie du, mich beruflich zu etablieren als freier Rundfunkjournalist. Ah ja. Man muss ja irgendwie sein Geld verdienen, ne? Man muss irgendwie sein Geld verdienen und solange das mit den Publikationen, insbesondere bei Lyrikbänden, ist es schwierig noch auf sich warten lässt. Ja. Da muss man irgendwie gucken, dass man sonst... Ich bin ein Fan von Thomas Bernhard. Magst du ihn auch? Ich hab's mehr mit in Skandinavien, muss ich sagen. Ah, ja. Und wenn ich dir einen jungen, was heißt jung, 40 ist er mittlerweile, gilt immer noch als Nachwuchsautor, einen jungen Lyriker, wenn du mal in eine Kölner Buchhandlung gehst, empfehlen darf, Thomas Kling. Thomas Kling? Thomas Kling. Das schreibe ich mir aber gleich auf. Hat lange in Köln und in Düsseldorf gelebt. Ja. Und man erkennt die Stadt teilweise sehr, sehr gut wieder in seinen Gedichten. Na schön, ich werde mal sehen. Ja. Alles Gute, Henrik. Ja. Auf bald. Ja. Tschüss. Tschüss. Hohe Literatur. Und jetzt kommt Günther. Günther ist 54. Hallo, Domian. Günther, guten Morgen. Was hast du gesagt? Wie alt bin ich? 54, stimmt das? Genau. Ich schließe mich dem Thema an, wegen der Kopfläuse. Ah ja. Ich glaube, am Montag-Dienstag hatte Petra... Ich war ja noch jung, angerufen deswegen. Die Arme. Und er hat länger Probleme damit. Ja. Und ich habe also drei verschiedene Mittel. Jetzt bin ich aber gespannt. Und das mit dem Petroleum, was die letzte Anruferin gesagt hatte, das finde ich ja ein bisschen aggressiv für das Haar. Ja. Bei so einer jungen Frau. Da gibt es ein altes Forstrezept. Also ich muss vorweg sagen, ich habe noch keinen Kopfläuse gehabt. Ja. Aber ich befasse mich mit Naturmedizin. Mhm. Und da gibt es ein altes Forstrezept aus Bulgarien. Mhm. Und da nimmt man einen Esslöffel Schmalz, normales Schmalz. Ja. Ein Esslöffel Petroleum. Also doch Petroleum. Ja, und ein Esslöffel eigenen frischen Urin. Ah ja. Die Zutaten werden gemischt. Mit der Mischung wird das Haar eingerieben. Klingt sehr delikat. Ja, mit der Mischung wird das Haar eingerieben. Also Schmalz, so Schweineschmalz, ne? Ja, also normal. Oder ein Esslöffel Schmalz. Schweine. Ein Esslöffel Petroleum. Ja. Ein Esslöffel eigenen frischen Urin. Ja. Die Zutaten werden gemischt. Mit der Mischung wird das Haar eingerieben und den Kopf wird also mit einer Plastikfolie abgedeckt, also wie so eine Packung. Das lässt man 2 bis 3 Stunden ziehen. Damit die bösen Läuse alle ersticken. Ja, und dann wäscht man das mit normalem Haarshampoo aus. Wenn das einmal nicht hilft, dann macht man das eben 2-3 Mal. Nun legen diese Läuse ja Eier, ne? So sind die ja drauf. Gehen die Eier denn damit auch kaputt, mit dieser Mixtur? Also wie gesagt, ich habe selber keine gehabt. Aber ich habe also ein Buch hier, zum Beispiel von Carmen Thomas. Ich habe mehrere von Carmen Thomas, von anderen. Ich befasse mich also auch mit Eigenurin. Und danach, also ich will den Namen der Frau oder des Mannes auch nicht nennen. Nein. Jedenfalls muss das erfolgreich sein. Also ein Esslöffel Schmalz, ein Esslöffel Petroleum, ein Esslöffel Urin. Ja. Das Ganze auf den Kopf einwirken lassen und die Läuse mit Folie abdecken. Genau. Zwei, drei Stunden ziehen lassen. Und das wenn letzte. Es einmal nicht hilft, zweimal Stimmt. oder dreimal die Woche machen. Ich danke dir für deinen Anruf. Und Moment, für Moment. Noch das ein war das erste Rezept. Noch ein Rezept. Das zweite Rezept, wenn man also da nichts mit machen will, ja. man geht in eine Sauna rein, ja. einmal, zweimal, aber richtig kräftig. Aha. Das müsste also auch das beleben. Mhm. Und die dritte Sache, mhm. die bezieht sich jetzt also nur auf Urin. Ja. Da werden die Haare also gewaschen, eingeweicht, also richtig. Mhm. Dann wird das praktisch, die überschüssige Feuchtigkeit wird getrocknet, der mhm. Kopf wird eingewickelt. Und das lässt man auch einwirken. Und dann hinterher wird das mit normalem Shampoo auch ausgespült. Das kann man dann auch gegebenenfalls zwei, dreimal machen. Aha. Jedenfalls also, sind das Rezepte, die also in dem Buch empfohlen werden. Und die müssen wir auch anschlagen. Drei gute Tipps. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Also das heißt, zu dem Buch von dir, Extreme Leben. Ja. Da habe ich also ein Buch momentan in der Hand. Das finde ich also eine ganz gute Ergänzung dazu. Mhm. Aber das ist also sehr zu empfehlen, aber ich weiß ja nicht, ob ich jetzt Werbung machen darf dafür. Nee, mach mal keine Werbung. Machen wir hier mal heute ausnahmsweise. Das ist aber ganz toll. Das würde die Sachen, was du deinem Buch schilderst, Lieber ergänzen. Günther. Okay, wir denken jetzt nach, was für eine Amerikanerin das sein könnte. Sagen mal den Namen nicht. Das ist eine Denksportaufgabe für die nächste Zeit. Aber ganz bekannte. Danke für deinen Anruf und für die Tipps. Ich wünsche dir auch alles Gute. Alles Gute, Günther. Tschüss. Tschüss. Ein Esslöffel Schmalz. Ein Esslöffel Petroleum. Und ein Esslöffel Urin. Martina, was hältst du davon? Nee, ich habe normales Goldgeist genommen. Also geht es dir auch um das Thema Kopfläuse? Genau, genau. Aber ich wollte noch mal ganz kurz was zu dem ersten Anrufer sagen. Ja. Ich habe selbst drei Kinder und früh aufklären ist ganz, ganz wichtig. Finde ich eigentlich auch, obwohl ich keine Kinder habe. Da habe ich auch nie ein Problem mit gehabt. Das fand ich immer sehr wichtig. Wie alt waren denn deine Kinder, als du ihnen also erzählt hast? Ich möchte fast sagen, mit 3 Jahren schon. Mhm. Also sie vergessen es dann wieder. Man muss sie dann immer sagen, sag ich, habe ich dir doch schon mal erzählt, wie das geht. Dann erkläre ich das wieder. Die bleiben auch nicht lange am Thema dran, ne? Wenn sie noch so klein sind. Aber sie wissen immer, wie es geht. Die erfahren das ja sowieso. Die erfahren eben. Ne? Also ich bin auch nicht aufgeklärt worden und mit 8 Jahren wusste ich alles. Gleicher Jahr. Ja, genau, auf der Straße, ne, wusste ich's. Habe ich es erfahren, ne, von den Jungs. Und ja, so. Ja, ich habe auch mehr oder weniger. Also meine Schwester hat mich aufgeklärt. Aber das jetzt aber zu den Läusen. Ja, zu den Läusen. Martina. Ja, ich habe die Läuse also nicht nur auf dem Kopf behandelt. Du hattest welche? Ich hatte welche. Ja. Ich hatte welche. Also ich will mal ganz von Anfang an anfangen. Meine Tochter kam aus dem Schullandheim. Mhm. Ich kriegte einen Koffer in der Hand. Sie war damals, das ist ungefähr 6 Jahre her. Sie war 8 Jahre. Ich krieg den Koffer in der Hand, hier ist ihr Koffer, da ist ihre Bettwäsche und deine Tochter hat Läuse. Mhm. Und meine Tochter hat einen ganzen Kopf voller Locken. Mhm. Also blonde Locken, ja. den ganzen Kopf voll. Ja. Und kannst du ja Läuse nicht rauskämmen oder sowas. Ich habe nur gedacht, Läuse, ich hörte das erste Mal, habe gedacht, ach, du musst das ganze Kind die Haare abzwiebeln, ne? Dann hat sich das übertragen auf dich und die anderen Familienmitglieder auch. Ja, schon vorher. Mhm. Schon vorher, weil die, also es hatte die ganze Klasse, es hatte eigentlich im Prinzip schon fast die ganze Schule. Mhm. Mhm. Das Hauptgesundheitsamt ist in die Schule gekommen und hat alle Kinder getestet. Und ich bin da dann auch gleich hin, weil meine Tochter das eben durch die Locken hält sich das auch. Mhm. Desto gruseliger die Haare sind, desto länger die Haare sind, desto schlimmer und extremer ist das. Und ein Kind war eben schon in Schullandheim gefahren und hatte aus Schande das eben nicht gesagt. Mhm. Es ist ja immer so eine Armenkrankheit oder eine asozialen Krankheit, sagt man ja auch so. Viele Leute schämen sich ja deswegen. Martina, was ist unternommen worden? Was hat man gemacht? Ja, pass auf, ich habe meine ganze Familie komplett entkleidet. Ja. Mein Mann und mein Sohn hatten es nicht. Also meine andere Tochter, die sehr lange Haare hatte und immer noch sehr lange Haare hatte, die kleine, 2-Jährige, die hat es auch gehabt. Also komplett alle, entkleidet? Ja, Kopfläuse. Alle, ich habe alle entkleidet. Ja, dann? Die ganze Bettwäsche, die ganze Kleidung, alles raus, weg, Puppen und Kuscheltiere in Säcken auf dem Balkon, zugeschnürt, 4 Wochen da aufbewahrt, kleine Kissen, auch alle in Säcke auf dem Balkon, große Kissen abgezogen, wenn ich dann drauf hatte, sonst auch alles auf dem Balkon. Mein Balkon war voll, 4 Wochen mit Tüten. Wo also in der Hoffnung, ja, das wollte ich gerade fragen, die sterben ab dann. Die sterben dann ab. So, dann bin ich losgegangen und habe meinen ganzen Haushalt, und zwar vor allen Dingen raue Flächen. Mhm. Das sind Teppiche, das sind Gardinen, das sind Polster, das sind alles mit Essigwasser abgesprüht. Also ich habe dann so einen Blumensprenger oder sowas, kennst bestimmt. Mhm. Ganz normales Essigwasser oder so Essigessenz. Richtig, richtig Wasser reingetan, ganz viel Essig, also mehr Essig als Wasser. Ja, ja. Immer gesprüht und habe dann den Kindern gesagt, das trocknet. So. Und dann ist das trocknet. Jetzt haben aber die Kinder noch die Läuse gehabt. Was hast du mit den Kindern gemacht? Die haben alle mit Goldgeist. Alle, die ganze Familie, auch meine Mann und mein Sohn, die es nicht hatten. Goldgeist. Und du musst das ja nach 4 Wochen wiederholen. Mhm. Ich glaube, du musst das, also das weiß ich jetzt nicht mehr. Nur hatte die Anruferin, hat sie das ja auch erzählt, dass sie Goldgeist ausprobiert hat. Und das nicht ja, aber so. Wenn sie es in ihrem Polster hat, springen die ja mal wieder rüber. Ja, sie springen ja von Polster zu Teppich und alles Mögliche. Also du hast im Prinzip die ganze Wohnung umgekrempelt, ne? Kann man so sagen. Das kannst du dir vorstellen, mit einer so großen Familie. Dass und die Kinder mit Goldgeist eingesprungen. Eine Heidenarbeit ist und eine Heidenwäsche, was ich da gehabt. Wie lange hat diese ganze Aktion gedauert, bis nun alles wieder richtig so sauber also und ordentlich ist? Ich bin noch zweimal in die Schule gegangen und wir hatten, glaube ich, nach 6 Wochen keine Läuse mehr. Also Kinder. Mit Läuse kam und alles, immer musst du ja testen. Ja, also Kinder ausziehen. Den ganzen Kram auf dem Balkon, Plastiktüten. Ja, Plastiktüten und waschen. Also und die waschen, ganzen Sachen, genau. Waschen, alles waschen, was du waschen kannst. Du kannst nicht alles waschen. Essig. Kannst du dir eine Puppe reinstecken. Natürlich, Essig und Goldgeist. Das war erfolgreich. Das war, ja. Vielleicht hört uns jetzt die Anrufe. Ich habe meine ganzen Bekannten und Freunde und alle, die hatten das teilweise auch. Ich habe die alle allen Bescheid gesagt, Leute, ich habe mich da nicht geschämt. Ich hab Martina. Gesagt, die sind dann zu mir gekommen und haben gefragt, was hast du gemacht, warum hast du so gemacht und hab denen das alles erklärt. Ich danke dir für den Tipp. Ja. Vielleicht hilft er anderen weiter. Ja, vor allen Dingen der Claudia, ne? Der Claudia, alles klar. Ja, genau. Nach 2 Jahren endlich los wird. Martina, alles Gute. Ja, okay. Tschüss. Tschüss, Lumian. Monika ist dran und Monika ist 36 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hallo Monika. Bei mir geht's nicht um Läuse, bei mir geht's um Paris. Das ist ein wunderschöner Satz. Bei mir geht es nicht um Läuse, bei mir geht es um Paris. Ja, ich liebe Paris und ich bin total besessen von Paris. Warum? Weiß ich nicht. Ich fand Paris schon total schön und hat mich schon für Paris interessiert, wo ich noch nie da war, wo ich also noch nie da gewesen bin. Aufgrund von Fotos oder Filmen oder sowas? Ja, so irgendwie, ich weiß auch nicht. Und dann, als ich dann das erste Mal da war, also so 12 Jahre her, also war ich total begeistert. Und seitdem wird es immer schlimmer und immer mehr. Und du solltest vielleicht ganz nach Paris ziehen. Ja, ich habe jetzt 2 kleine Kinder. Ja. Das ist ein bisschen schlecht, aber... Also ich kann das gar nicht beschreiben. Wie oft warst du jetzt schon in Paris? Also immer, wenn ich frei habe, also sag ich mal, wenn ich ein paar Tage weg kann, fahre ich dahin. Ne? So 3-4 Mal im Jahr. 3-4 Mal im Jahr. Ja. Mhm. So. Was ist dein Lieblingsplatz in Paris? Oder Ort? Oder Stelle? Ja... Eigentlich alles, aber so Montmartre finde ich total schön. Also das alte Paris so, ne? Möglichst noch mit Kopfsteinpflaster. Da gibt es auch so einen ganz tollen Friedhof, wo der Jim Morrison da liegt. Und die Welt der Stars ist da begraben. Ne? Ja, das also auch die ganze Atmosphäre. Also wenn man abends durch Paris geht, also das kann man überhaupt nicht beschreiben. Das ist also... Du wirst aber jetzt nicht hier gesponsert von dem französischen Fremdenverkehrsverband oder sowas. Nee. Haben die auch gar nicht nötig. Paris ist so eine Popularität. Sprichst du Französisch auch? Nein, ich nicht. Aber das ist doch dann wirklich schade, ne, eigentlich. Ja, ich habe es mir immer wieder vorgenommen, aber bis jetzt nicht dazu gekommen. Nur, das ist auch in Paris so, also meistens gehen wir dann irgendwie in so kleine, typisch französische so Bistros und auch wenn man da nicht Französisch spricht, man kann sich da verständigen. Ne? Ja. Da ist also immer einer dann bei, der ein bisschen Englisch spricht. Also ganz interessant wäre jetzt gewesen, wenn du von Paris erzählt hättest und wie du dir Kopfläuse in Paris geholt hast und wie die Pariser mit Kopfläusen umgehen. Das ist nun leider nicht der Fall, das heißt leider. Nee. Wann fährst du wieder nach Paris? Ach, ich versuche, wie gesagt, ich habe 2 kleine Kinder. Ich finde, du solltest Pfingsten fahren. Ja, wenn du mir willst, dann besorgst. Liebe Monika. Ich merke, dass du dein Herz schlägt für Paris. Ja, meine ganze Wohnung ist ausgestattet mit Paris. Warst du in Paris auch schon mal verliebt? Das ist die Stadt der Verliebten. Ja, ich... Hast du schon mal geküsst an der Ja, Seine? Klar. Ja? Ich bin dann mit meinen ganz jeweiligen Paris Partner. Und ihr habt dann auch meine jeweiligen Partner also so verrückt nach Paris gemacht. Ja. Dass der eine, den ich jetzt da... Also mein vorletzter Freund, der ist noch verrückter jetzt. Ich wünsche dir, dass du bald nach Paris kommst. Ja, danke. Und überhaupt alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Monika. Danke. Tschüss. Das war, glaube ich, Caterina Valente, ne? Die mit diesem Schlager vor vielen, vielen Jahren so großen Erfolg hatte. Ganz Paris träumt von der Liebe. Martin, ne? 21. Ja, hallo Jürgen. Jetzt hätte ich beinahe aus dir auch eine Martina gemacht. Nee, das ist nicht so gut. Martin. Ja, also ich habe folgendes Problem, und zwar schwitze ich extrem. Mhm. Und das stinkt auch ziemlich. Also, wo schwitzt du? Am ganzen Körper oder an bestimmten Stellen besonders? Ja, also an den Füßen und an den Händen besonders stark. Mhm. Und also es ist halt wirklich so extrem. Ich dusche mich wirklich manchmal 2-3 Mal täglich. Mhm. Also daran liegt es wirklich nicht. Schwitzt du auch, wenn du im Prinzip nichts tust, wenn du still sitzt? Ja, also wenn die Temperatur nein. Also so kann man das nicht. Also eigentlich, wenn die Temperaturen draußen halt ansteigen, so wie halt jetzt momentan. Wie heute zum Beispiel? Heute genau, wie heute. Mhm. Ja, und da war ich heute halt auch, also ich komme aus Köln, das kann ich ja sagen. Und in Köln war es heute so warm. Ja, eben. Auf meinem Balkon waren es 40 Grad in der Sonne. 40 Grad? Ja, in der Sonne. Das ist ja unglaublich. Unglaublich, ne? Ja, so warm kam es mir auch wieder gar nicht vor, obwohl ich so geschwitze, aber wenn es 40 Grad ist. Mhm. Also ich würde wirklich, man müsste das manchmal so vorstellen, als würde ich in der Sauna sein. Also am Po schwitze ich auch total extrem. Also ich mache zwar auch viel Sport und so. Mhm. Und das ist ja eigentlich dann normal. Wie ist es unter den Armen? Ja, unter den Armen sowieso. Sowieso. Mhm. Also im Prinzip an allen heiklen Stellen tropft es bei dir. Ja, genau. Und es stinkt. Mhm. Mhm. Also es ist halt auch zum Beispiel immer mir total unangenehm, wenn ich irgendwie irgendwelchen Leuten jetzt die Hand geben will oder so. Mhm. Und dann bin ich halt vorher immer kräftig die Hose... Also die Hand an der Hose wisch halt ab und dann... Also sind die Handinnenflächen, die ganz nass sind? Ja, das halt auch. Wobei das ja relativ geruchlos ist wahrscheinlich. Ne? Ja, okay, das nicht, aber wie gesagt, ich habe halt auch dadurch ziemliche Probleme, irgendwie ein Mädchen kennenzulernen, beziehungsweise das Kennenlernen ist noch nicht mal... Bist du dann, das ist mir gerade direkt durch den Kopf gegangen, bist du dann nicht immer tierisch unsicher, wenn du dann mit einer Frau ins Bett gehst, dass du denkst, Mensch, ich stinke jetzt wieder? Ja, genau, das ist halt auch das Problem. Und also ich schätze mal, also... ich hatte halt einige Beziehungen, die aber wie gesagt nach einigen Wochen, manchmal auch nur Tagen, dann wieder auseinandergegangen sind. Deshalb? Also meistens, bitte? Du meinst deshalb? Ja, also die Frauen haben eigentlich alle gleich reagiert und haben nämlich nach ein paar Tagen halt nicht Schluss gemacht oder so, sondern haben sich einfach nicht mehr gemeldet. Mhm. Und das war halt meistens, nachdem wir dann im Bett gelandet waren. Schade, es gibt ja nur auch Leute, die auf sowas stehen, ne? Die das geil finden. Ja, so eine Frau müsstest du mal finden, ne? Gibt's sowas? Ja, na klar gibt es das. Na, aber wie? Ach so. Ja. Ja, da bin ich dann wohl irgendwie an die falschen Frauen. Also jetzt haben wir schon so viele schlaue Tipps gegen Kopfläuse gehört. Vielleicht könnten uns die Menschen nochmal anrufen, was man gegen Schweißfüße machen kann. Was ist denn die größte Problemzone an deinem Körper mit dem Schweiß? Sind das die Füße oder ist es eher der Po oder die Achselhöhle? Ja, also sagen wir mal, der Po, also meine Unterhose ist, sagen wir mal, immer, oder meine Boxershorts sind mehr oder weniger immer klitschnass, aber das fällt ja nicht so unbedingt auf. Also mir ist halt unangenehm, wenn ich halt irgendwo dann zu Hause bei Freunden oder so bin und ich muss halt dann die Schuhe ausziehen und so. Also hast du es denn schon versucht mit diversen Deos oder es gibt Fußpuder und ach weiß der Teufel alles? Ja klar, das habe ich alles schon ausprobiert, aber das hält dann bei mir gerade mal 10 Minuten oder so, dann ist das schon wieder alles überdüstet oder überstunken. Hast du das immer schon gehabt, solange du denken kannst? Nee, das ist jetzt eigentlich, hat das mit der Pubertät begonnen. Mhm. Wahrscheinlich ist es irgendeine Überfunktion, eine Drüsenüberfunktion. Ne? Ja, ich war auch schon beim Hausarzt gewesen und der konnte ja auch nicht weiterhelfen, hatte ich auch nicht irgendwie... Geh doch mal zu einem guten Hautarzt. Ich glaube, da bist du besser aufgehoben. Lass dich da mal beraten. Ja, meinst du? Ja, glaube ich schon. Dennoch solltest du diese Sendung heute und die nächsten Tage unbedingt weiterverfolgen. Mhm. Ich schwöre, dass wir gleich und die nächsten Tage viel Resonanz bekommen. Ja, das wäre super. Tipps, wie man mit sehr viel Schweiß fertig wird. Es wäre gar nicht so schlimm, wenn du schwitzen würdest, wenn es geruchlos wäre. Ne? Mhm. Dass man zumindest die Geruchsbakterien ziemlich killen könnte. Ja klar, also ich meine, das Schwitzen, sagen wir mal, stört mich ja nicht, wenn es halt nicht so riechen würde. Ne? Also Leute, ruft an in Sachen Schweißfüße, damit Martin endlich eine Frau kennenlernt und glücklich wird, ne? Ja, da habe ich noch eine Bitte, und zwar, also mit der Freundin, mit der ich jetzt das letzte zusammen war, das war die Assal. Vielleicht, dass die sich einfach nochmal bei mir meldet. Also ich habe da mehrmals angerufen. Und du versprichst auch, dass du immer ganz, auf jeden Fall immer vorher die Füße wäscht. Ja, ich dusche auch vorher immer. Ja. Also das ist wirklich versprochen. Ja, also sie wird es jetzt hoffentlich gehört haben und denkt nochmal drüber nach. Vielleicht war es ja auch ein ganz anderer Grund, Martin. Ja, alles klar. Sie hat deine Telefonnummer. Sie hat meine Telefonnummer. Vielleicht klingelt es ja gleich. Ich würde es dir wünschen. Ja. Okay, ich grüße noch kurz den Hiro. Ja, den Hiro auch. Das wollte ich noch sagen. Martin, jetzt aber. Ja. Tschüss, alles Gute. Ich danke dir, ne? Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, 1:30 und ein paar Sekunden fehlen noch. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. So, Freunde, 1.31 Uhr und 10 Sekunden. Hier ist 1 Live, hier ist das WDR-Fernsehen und hier ist Domian. Und heute Nacht sind wir ganz offen für alle eure Themen. Was brennt euch auf den Nägeln? Ganz profan gefragt. Telefonnummer, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. 0180-5678-111. Das ist die Telefonnummer. Und die Faxnummer 0180-5678-110. Und jetzt sage ich euch mal unsere E-Mail-Adresse. Die lautet nämlich 1live, klein und zusammenschreiben, @wdr.de. So, jetzt geht's weiter mit Michael und der ist 18. Ja, hallo. Michael. Also ich habe folgendes Problem. Ich habe so einen Freund, mit dem ging ich schon jetzt von Anfang bis Ende zur Schule. Mhm. Und dann waren wir heute im Café. Mhm. Und dann hat er so, jetzt nicht so direkt, aber hinter ein paar Ecken hat er gesagt, er ist schwul und so. Mhm. Und ich finde das überhaupt nicht so gut, dass er mir das so sagt, weil ich ekel mich nicht davor, weil ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das finde ich nicht so gut. Verstehst du, was ich meine? Hat er dich denn auch angebaggert? Nein, nicht so, das, nicht, also gar nicht. Also er hat dir das nur so einfach erzählt? Ja, genau. Ja. Ja, dann kann es dir doch eigentlich wurscht sein, Michael, solange er dich nicht anmacht, wenn du das nicht möchtest. Ja, aber ich habe ja nichts gegen Schule, aber ich habe Angst so, ich nicht ekel, aber ich verstehe das nicht so, weil mhm. wir waren immer auf der Straße, haben so ein Mädchen angemacht. Mhm. Ist er so alt wie du? Ja, der ist auch 18. Mhm. Ja, ja. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ich werde damit verfertigt, aber ich verstehe es einfach nicht. Mhm. Der hat ja auch nie so Andeutungen gemacht, so. Mhm. Oder hat er dir denn erzählt, seit wann er schon so auf dieser Schiene läuft? Nee, gar nicht. Dann, habe ich gesagt, jetzt ich muss auch nach Hause und so. Mhm. Und normalerweise telefonieren wir abends immer um 10 Uhr, aber heute hat er auch gar nicht angerufen. Jetzt. Mhm. Wahrscheinlich, weil er gemerkt hat, dass du da auf Distanz gegangen bist, ne? Ja, ich denke, dass er jetzt auch auf mich sauer ist. Und dass die Freundschaft, ich finde, das war für mich die beste Freundschaft, die ich überhaupt Michael, hatte. Michael, wenn du jetzt so auf den reagierst, ne, und so auf Distanz gehst, ja. finde ich, dass du ein scheiß Freund bist. Ja, das wenn, mein du, ich. Wenn du ein guter Freund bist, ja. dann ist das... muss dir das völlig wurscht sein, mit wem der vögelt. Ob der mit einer Frau ins Bett geht oder mit einem Mann. Eure Freundschaft ist doch wichtig. Ja, da hast du recht. Das ist doch letztendlich völlig egal, wie er lebt. Und es ist für ihn wahrscheinlich schwer genug, das für sich zu akzeptieren. Und wenn du ihn als besten Freund, und ich habe das jetzt fast so verstanden, dass ihr die besten Kumpels seid. Ja, waren wir auf jeden Fall oder sind wir, glaube ich, hoffentlich doch noch. Wenn du ihn dann damit alleine lässt, kann er diese Freundschaft in der Pfeife rauchen. Dann ist die nichts wert. Guck mal, das ist ja etwas, was ihn gravierend ausmacht. Wenn er jetzt laufen ging, nur weil du auf Frauen stehst, wäre da auch keine Grundlage mehr für eine Freundschaft. Also meinst du, ich sollte jetzt so wie vorher ja, nicht dran denken? Ja, nee, frag ihn doch ganz einfach. Wie kam es und seit wann merkst du das und wie ist das? Lass dir doch einfach mal ein bisschen erzählen. Das ist für dich jetzt alles fremd, das ist mir völlig klar. Und auch noch ein bisschen ungewöhnlich, vielleicht auch unangenehm. Aber lass dir ja ganz einfach mal ein bisschen erzählen. Lass den mal kommen und dass der mal ein bisschen auspackt. Also meinst du, das muss mir auch gar nicht peinlich sein, jetzt, weil bei den Mädchen und so, wenn sie das auch erfahren. Du musst ihn fragen, ob er das möchte, dass das die anderen Leute erfahren. Aber es ist ja ein großer Vertrauensbeweis, dass er dir das erzählt hat. Ja, auf jeden Fall. Ne, das ist ein Kompliment an dich auch. Und das musst du dann entsprechend auch erwidern, indem du das respektierst. Ich war ja auch voll überrascht, wie das jetzt so fast ganz locker so, hör mal zu, ich bin schwul und so. Mhm. Ich war auch so geschockt. Ich meine, ich habe da vielleicht auch überreagiert. Mhm, kann ja sein. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber du kannst das Ruder ja noch rumreißen, indem du ihn morgen anrufst. Ich rufe ihn jetzt noch an, der guckt deine Sendung auch. Ja, dann ruf ihn jetzt noch an und dann habt ihr beide ein bisschen Zeit am Telefon zu quatschen. Also meinst du, ich sollte trotzdem noch Freundschaft haben? Na, da bin ich aber ganz sicher. Also ich habe auch nichts gegen Schwule, verstehst du? Ja, eben. Wir sind ja auch nur Menschen. Ja, genau. Sind ja auch nur Menschen. Eben, deswegen, dann kannst du doch ganz normal den Kontakt weiterführen mit ihm. Mach ich auf jeden Fall. Ruf ihn gleich an. Okay. Ich wollte noch eins sagen, deine Sendung ist echt super, ehrlich. Danke. Guck ich jeden Abend. Michael, alles Gute. Und okay. Ruf ihn gleich an. Wie heißt der? Auf jeden Fall jetzt sofort. Wie heißt der mit Vornamen? Thomas. Thomas. Also Thomas, jetzt klingelt gleich das Telefon. Okay, danke. Tschüss, Michael. Ciao. Tschüss. Hier ist jetzt Axel. Und vielleicht gleich auch noch Jutta. Mit wem habe ich es jetzt zu tun? Mit Axel? Ja, servus. Ah, ich bin ja schon dran. Servus. Du bist 42? Ja. So ungefähr, um die Kante. Nein, ich bin 42. Du bist 42. Ja, aber ich bin etwas eitel und muss sagen, ich sehe nicht aus wie 42. Okay. Sagen wir, du bist 40. Ne? Sagen wir, du bist 40 und siehst aus wie 35. 39b. 39, ja. Okay, neben mir sitzt noch die Jutta. Die Jutta, ja. Die ist 38 ja. und wir haben das Thema SM. Ja. Wir sind NSMler und ja, sagen wir so. Früher musste man das immer den Menschen noch erklären. Ich glaube, heute wissen das alle, ne? SM heißt Sadomaso. Das sind Menschen, die Spaß am Demütigen haben oder sich demütigen lassen und am Quälen oder sich quälen lassen. Ne? Nein, ja. Ganz profan jetzt mal. Groß im Ganzen sagen wir, ist ja schon richtig, ja. Aber wir wollen, sagen wir so, jetzt erst einmal Leute dazu anregen, auch mal da reinzuschnuppern, weil wir gemerkt haben, oder ich vor allem, dass sehr viele in Anführungsstrichen Normalos, wie wir sagen, sich dafür sehr viel interessieren, aber Angst davor haben. Mhm. Ja? Mhm. Und wir sind relativ bekannt hier in der Gegend, zwischen Frankfurt und Stuttgart, so die Gegend, und besuchen auch sehr viele Clubs diesbezüglich, spezielle auch SM-Clubs, beziehungsweise Schwulen-Clubs, wie auch immer. Und sehr viel Kontakt auch mit schwulen SM-Lern haben. Und also es gibt sehr viele Unterschiede im SM-Bereich. Das unser ist ja nur ein großes Dach SM und da gibt es sehr viele verschiedene Schienen. Welche Schiene fahrt ihr beiden denn? Erzähl mal von euch. Ja, Samuel Julian und ich fahren speziell so auf diese Flagellantenschiene. Flagellantenschiene? Ja. Das weiß ich nicht, was das ist. Okay, sagen wir so, mal ganz grob erzählt, die Jutta, wenn wir diese sogenannten Shows machen, wird mit Peitschen, Gärten und so weiter diesbezüglich behandelt. Das heißt, wird mehr oder weniger ausgepeitscht. Du wirst ausgepeitscht? Nicht ich, sondern Jutta. Ach, Jutta wird ausgepeitscht? Ja, ja, ich bin der Dominante. Ah ja, und es gibt richtig Auftritte, habe ich das richtig verstanden? Also vor Leuten macht ihr das? Ja, vor Leuten machen wir das. Und nicht für Bezahlung, sondern so, wie wir halt Lust haben. Ne? Und wenn es so Spaß macht. Und was ich immer wieder höre dabei, so nachhinein, bringt euch das was? Kriegt ihr ein Abgang dabei oder irgend sowas, ja? Und dann versuche ich zu erklären, nein, das geht alles so im Kopf ab und so weiter und das macht uns Spaß. Das sind immer so die Fragen, die ich mir auch immer wieder stelle, wenn ich das so höre oder sehe. Ist der Schmerz direkt gekoppelt an eine Erregung? Kriegst du also einen hoch, wenn du... Bei der Frau ja. Jetzt bei mir ja weniger, weil ich spüre ja diesen Schmerz ja gar nicht, weil Schmerz und Lust liegt ja sehr dicht an da, ne? Und wenn man das sehr fein dosieren kann, und das ist ja, das muss man wirklich lernen, auch dieses Peitschen mehr oder weniger, wie man die Peitsche setzt und in was für ein Winkel sie auftrifft und so weiter. Macht es dir denn ein, erregt es dich sexuell, wenn du zu langst, wenn du draufhaust? Wenn ich sehe, dass ich an die Grenzen kommen kann, ja, sagen wir so. Also es erregt dich sichtbar. Es passiert dann eben doch nicht nur im Kopf, sondern auch körperlich. Nein, das will ich jetzt nicht sagen. Also ich kriege jetzt keine Erektion oder sowas, das nicht. Ja. Habt ihr beide denn bei all diesen ganzen Spielchen auch noch, ich sage jetzt mal in dicken Anführungszeichen, normalen Sex? Schlaft ihr auch ganz normal miteinander? Absolut, ja, ja. Absolut ja. auch. Dass sehr viele vergessen, dass wir auch unser ganz normalen Sex, Blümchen-Sex haben wir dazu, was wir sehr gerne genießen, ja. Aber wir tun das in unseren vier Wänden. Axel, so. Jetzt gib mir doch mal, apropos vier Wände, gib mir mal die Jutta. Ja klar, gar kein Problem. Ja? Moment. Hallo, Jutta. Hey, guten Abend. Was macht dir denn mehr Spaß, der Blümchensex oder die harte Nummer? Beides. Ich würde sagen, ich genieße beides. Ich genieße bei der harten Nummer die Anerkennung von anderen Leuten. Ja. Das Staunen, das Bestaunen. Also das ist bei euch schon immer damit gekoppelt, dass andere Leute da auch zuschauen? Oder fahrt ihr auch schon mal die harte Nummer bei euch im Schlafzimmer? Ja, auch. Fahren wir auch mal weiter, wenn es bedarf oder wenn es eben die Stimmung da ist. Aber im Großen und Ganzen sind wir auch recht zärtlich und Blümchensex angesagt. Ihr beide seid ein Paar, ein Ehepaar vielleicht sogar? Nein, nicht ein Ehepaar. Aber ein Paar. Ihr seid zusammen. Aber ein Paar, ja. Wie lange seid ihr zusammen? Ich bin jetzt 2 Jahre bei ihm. Ja. Wann hast du das für dich entdeckt, dass du gerne solche Sachen auch magst und dass ich das für mich entdeckt eigentlich vor 2 Jahren, als ich ihn kennenlernte, habe ich es für mich entdeckt. Ja. Wenn du gerade der Axel sagte sowas, dass er glaubt, dass viele Leute so in diese Richtung tendieren, sich aber nicht so trauen. Bist du auch der Auffassung, ist das auch schon so also vorgekommen? Ja, genau, das stimmt schon, weil es war in meinem Kopf was auch irgendwo. Mhm. Die Fantasie war da. Mhm. Er hat es geweckt, er hat es rausgeholt. Ja. Und dass sie weiterzuführen ist, auch auszuleben. Hast du jetzt nach 2 Jahren SM-Erfahrung und SM-Praxis noch so eine Fiktion, einen Traum, was du gerne mal machen würdest mit deinem Partner zusammen? Ja, habe ich schon. Nämlich? das wäre eine Verbindung mit zwei Frauen oder zwei Männern. Es ist im Kopf drin, aber das auszuführen ist noch nicht so da. Aber ihr verkehrt doch richtig in der Szene. Das ist, müsste doch eigentlich in ziemlich der Szene, ja. Müsste doch eigentlich einfach sein, das dann zu arrangieren, das Ganze. Einfach ist nicht. Nein, weil wir suchen schon gewisse Sachen aus. Wir gehen nicht einfach nur auf den Sex aus. Es soll auch stimmen, was die Harmonie angeht. Ja, das ist auch richtig so. Es muss Privatleben angehen. Also, das war jetzt so ein kleiner Ausflug in die SM-Welt. Und ihr meint, dass die Leute sich dann ruhig trauen sollten, wenn sie so ein bisschen das Gefühl dafür haben. Ja. Dann danke ich für den Anruf. Und schöne Grüße nochmal an Axel und euch beiden viel Spaß. Beim Blümchensex und beim Peitschen. Okay, vielen Dank. Tschüss zusammen. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich... Ah, nee. Ihn begrüße ich nicht. Er ist weg oder sie ist weg. Hat auch einen ganz ungewöhnlichen Namen. Tillmann. Jawohl. Du bist da. Ja. Und du bist 25, ne? Ja. Ja. Und dein Thema? Mein Thema ist meine Diplomarbeit über dich. Deine Diplomarbeit über mich? Ja, ganz genau. Es gibt ja schon so einiges. Aber ich weiß. Also ich weiß, dass es eine gibt im Bereich der Journalistik in Dortmund. Die habe ich leider noch nicht einsehen können. Ja. Die Fernleihe gab es sie nicht. Und meine Diplomarbeit ist aus dem Bereich Pädagogik. Mhm. Und davon weiß ich noch nichts. Ja, gibt's ja auch noch nicht. Ach, du planst das Ganze jetzt. Entstehen, beziehungsweise die Uhr tickt schon, also offiziell muss ich es Anfang Oktober abgeben. Ja, wie ist denn die Themenstellung? Der Titel, also der Haupttitel steht schon, das ist heißt zur Rezeption der Fernsehsendung Domian. Mhm. Und den Untertitel muss ich am Freitag noch aushandeln mit meiner Professorin. Aha. Das ist noch nicht so ganz geklärt. Wohin tendierst du denn? Also ich will in die Richtung mit Einstellungsänderung, ob sich bei den Leuten, die die Sendung regelmäßig sehen, also um die geht es, mit denen will ich Interviews führen, ob sich da was in den Einstellungen tut, ob sich da vielleicht Vorurteile verhärten oder eben Vorurteile aufgeweicht werden. Ich hoffe, oder? Dass sie aufgeweicht werden. Ich hoffe nicht, dass sie verhärtet werden. Ja. Nee, ich gehe davon aus, dass du diese Sendung dann schon sehr viel und sehr intensiv verfolgt hast. Dann gib uns doch mal so ein Feedback. Was fällt dir denn so auf an besonderen Sachen hier? Also ich muss sagen, dass gewisse Themen natürlich wie zum Beispiel Thema Homosexualität oder sowas, da denke ich, dass mir das persönlich zum Beispiel wirklich eine Menge so an Selbstverständlichkeit in der Art, wie darüber gesprochen würde, gegeben hat, so dass ich das Gefühl habe, dass ich durch die Sendung da unkomplizierter mit umgehen würde, wenn mir das im Alltag begegnen würde. Und das, denke ich, ist auch so ein bisschen meine These. Das wäre ein schöner Effekt. Das wünschen wir uns sehr. Diese Effekte will ich halt versuchen rauszufinden. Nicht nur auf dieses Thema bezogen, sondern auf viele andere. Genau, auf alle möglichen. Ich meine, es gibt ja mehrere Themen. Nun bekomme ich ja in dieser Sendung, was mich auch sehr freut, sehr viel Lob. Ja. Ne? Das ist oftmals... berechtigt. Was mich sehr freut. Ja. Du siehst das jetzt aus wissenschaftlicher, aus der wissenschaftlichen Ecke. Was willst du denn kritisch anmerken? Also so spontan fällt mir kritisch nicht wirklich viel ein. Also es gibt bestimmt Dinge, die mich weniger interessieren. Also wenn irgendwie wirklich was so Banales rüberkommt, was halt... nicht irgendwie von großem Interesse ist. Auf der anderen Seite bringt das natürlich auch eine gewisse Lockerheit in die Sendung. Wenn das und auch eine Normalität. Ne? Wir wollen ja nicht nur hier monströses. Ganz genau. Ich meine, es muss ja letztlich auch ein bisschen abwechslungsreich sein und nicht nur so die extremen Leben, wie in deinem Buch zum Beispiel. So ein Hammer nach dem anderen. Ja. Also es ist ja schwierig auch, da es nichts Vergleichendes gibt. Es gibt im deutschsprachigen Raum keine ähnliche Sendung. Ja. Lieber Tillmann, da sollten wir vielleicht nochmal in Kontakt kommen und bleiben, wenn du Fragen mein hast. Mein großes Problem jetzt momentan ist, dass ich immer noch nicht genügend Interviewpartner habe und ich habe über den Fanclub auch noch nichts erreichen können. Also wenn jetzt irgendwelche Zuhörer, die interessiert wären, sich von mir interviewen zu lassen, vielleicht dann würden wir das gar können die das an den Fanclub weiterleiten oder an euch oder an uns und wir stellen den Kontakt dann das her. Also du suchst Interviewpartner, Leute, die Stammzuschauer, Stammhörer dieser ganz Sendung richtig, sind. Und die regelmäßig zuschauen und die dann entsprechend bereit sind. Ja, das machen wir doch glatt. Das wäre super. Alles Gute. Gut, bis irgendwann mal. Alles klar. Tschüss, Hilmann. Ja, danke. Tschüss. Anja. Halt, noch nichts sagen. Ich muss erst drücken. Anja, 18 Jahre. Ja, hallo. Hallo, Anja. Und zwar habe ich einen guten Tipp, denke ich mir mal, hat bei mir jedenfalls geholfen, für den armen Menschen mit dem Schweiß. Für den Martin. Ja, genau. Und zwar, ich hatte damals auch ganz große Probleme mit meinen Füßen. Mhm. Die haben also auch unheimlich gestunken, weil ich die jetzt irgendwie 3 Stunden irgendwie mal Schuhe anhatte und die danach ausgezogen habe. Mhm. Haben die gerochen, als wenn ich sie eine ganze Woche anhatte. Mhm. Und jedenfalls, ich habe es dann auch mit Puder vom Arzt und so weiter, habe ich es dann halbwegs unter Kontrolle gekriegt und so. Ja. Und ich habe auch riesengroßes Problem jetzt auch mit dem Schweiß und so. Mhm. Vor allem an den Händen. Mhm, auch. Mhm. Ja, und ich nehme Talkum. Was nimmst du? Talkum. Talkum? Ja. Was ist Talkum? Ja, das kann ich jetzt nicht so beschreiben. Jedenfalls, es gibt so eine Apotheke. Mhm. Ist auch nicht allzu teuer. Das ist ein Pulver. Ist es eine das Creme ist, oder was? Nee, das ist Pulver. Mhm. Das ist so ein mehliges Zeug sozusagen. Mhm. Und also damit, kann man das sagen. Und damit puderst du die Füße ein und... Und die Hände vor allem, ja. Und schmierst dir das Zeug auch unter die Achselhöhlen? Ja. Das auch? Mhm. Ja. Und welche Wirkung hat das? Hat es die Wirkung, dass man weniger schwitzt? Dass es den Schweiß auch aufsaugt. Und tötet es auch den Geruch? Ja, dadurch, dass man halt irgendwo auch nicht so schwitzen tut, ne? Mhm, mhm. Und ja, ich habe eigentlich bis jetzt gute Erfolge damit gemacht. Also das heißt Talkum. Talkum, wie man spricht. Ja, Talkum. Ja, Anja, okay. Also vielleicht hilft das ja. Dann sollte Martin mal Talkum ausprobieren. Ja, ich wünsche ihm jedenfalls dabei viel Glück. Ja, vielen Dank für deinen Anruf und für deinen Tipp. Okay. Tschüss. Tschüss, ciao. Daniel. Daniel ist 20. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Ja, also mein Thema ist also primär eigentlich Ideale. Mhm. Also halt, es hat einen aktuellen Anlass. Am Montag wurde durch die Presse bekannt gegeben, dass die RAF aufgelöst hat. Mhm. Also ich möchte jetzt hier nicht die RAF lobpreisen oder so, das ist gar nicht meine Absicht. Nur mir geht es nur darum, dass ich einfach darüber reden möchte, wie das überhaupt angefangen hat mit der RAF. Also was da die Auslöser waren. Ich meine, das weiß ja jeder, das brauche ich nicht großartig beizutreten. Mhm. Also um es kurz zu fassen, in den 70ern, da war es halt hier in Deutschland so, dass die Leute noch was hatten, wofür sie kämpfen konnten. Also die Leute hatten Ideale. Und du meinst, die RAF hatte Ideale? Nein, nicht die RAF, sondern generell eine ganze Generation, eine Bewegung. Die RAF, das war halt dieser blutige Höhepunkt, dieser Ideal, das pervertierte Ideal. Also mir fällt es, ich kriege das nicht über die Lippen zu sagen, die hatten Ideale und schlachten Leute ab. Ne? Da, ja klar, das ist jetzt nur nicht, ja klar, also das, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie noch näher auf die RAF eingehen, das ist nur dieser aktuelle Anlass, was mich überhaupt anders hat. Mir geht es nur darum, dass zum Beispiel meine Generation, ich bin 77 geboren und halt mein jugendliches Alter verbringe ich jetzt in den 90ern. Was wäre denn für dich ein Traumideal? Ein Traumideal wäre zum Beispiel, dass wir nicht ständig dem Geld hinterherrennen, dass wir eben durch diese Wohlstandsgesellschaft, was ja sicherlich eine feine Sache ist, dass wir dadurch... Wir sind dadurch faul und bequem geworden. Also man sagt ja, das Ideal der 90er Jahre, der Generation der 90er, das ist das Geld und das Ego. Ja. Ne? Und dieses Ego, das macht uns kaputt, das macht uns krank, weil wir suchen uns immer ein Ego, wir suchen uns ein Ego in Ecstasy, wir suchen uns ein Ego. Ja gut, das sind so allgemein gültige Aussagen, aber du kannst ja für dich einen ganz anderen Weg gehen. Du kannst ja für dich, es gibt ja eine Riesenpalette von Bewegungen als Angebot, wo man sich anschließen kann. Du könntest ja für dich entscheiden, ich mache das und das und das und engagiere mich da und versuche ein bestimmtes Ideal zu verwirklichen. Ja, das ist es ja gerade. Du musst ja nicht auf deine Generation warten, du kannst ja für dich was unternehmen. Ja, klar, das ist es ja gerade, weil ja jeder so denkt, jeder tut nur was für sich. Es gibt gar keinen Gemeinsinn mehr. Das ist mir zu allgemein und auch zu einfach, Daniel. Du kannst dich Greenpeace anschließen, du kannst dich Amnesty International anschließen, du kannst, es gibt 1000 Umweltgruppen, Menschenrechtsgruppen, du kannst in eine buddhistische Vereinigung gehen, was es alles gibt, du kannst was machen. Ja. Verlang es doch nicht von den anderen, mach du es doch. Ja, das ist mir schon klar, nur mir fehlt da dieser Zusammenhalt, dieser Gemeinsinn. Verstehst du? Ja gut, aber den kannst du dann ja in einer bestimmten Gruppe finden. Du suchst natürlich jetzt so die große Gesamtidee, die das ganze Volk umspannt. Ne? Die haben wir im Moment natürlich nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Aber die Alternative ist, glaube ich, nicht da zu sitzen, das zu beklagen und zu jammern, sondern selbst dann sich in irgendeiner Weise einer Idee anzuschließen, die man findet, die man angeboten bekommt. Ja, da gebe ich dir natürlich recht, das ist schon völlig klar. Nur, also ich meine, ich mache das ja auch. Also zum Beispiel, ich mache Musik, ich schreibe abends über Sachen, wir treffen uns bei einer guten Flasche Wein und diskutieren. Ja, das reicht noch nicht aus. Aber eben genau, das reicht ja nicht aus, das ist ja das Problem. Aber wir haben ja gar keine Zeit, um uns... Ich mache dir mal einen Vorschlag. Du gehst jetzt mal in dich, die nächsten Wochen, und überlegst mal, was es so alles an attraktiven Dingen gibt. Und wenn du irgendwas gefunden hast, was du gut findest, was auch so deinen Idealvorstellungen entspricht, rufst du mich nochmal an und erzählst mir darüber. Sonst verbreiten wir uns jetzt hier zu sehr in allgemeinen Plätzen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja gut, alles klar. Okay, kann ich machen. So machen wir das, Daniel. Okay. Tschüss. Ciao. Der zweite Versuch von Arush. Arush, ja, ich bin dran. Ein Mann ist das. Das ist richtig. 48 Jahre alt. Ja. Arush. Arush, dein Thema. Ein ähnlicher Name. Arush, ja. Ja, Jürgen, ich wollte eigentlich mal über was ganz anderes sprechen, aber das Thema Kopflose ist so aktuell bei dir. Ja. Darum sage ich dir, wie man in manche primitive indische Dörfer die Kopflose bekämpft werden. Ich bin gespannt. Wie machen die Inder es? Es ist ganz einfach, aber nur in kleine Dörfer, weißt du? Ja. Man setzt einfach eine Affe hinter dir. Was macht man? Macht die weg. Ich habe sie verstanden. Was macht man? Setzt man einfach eine ausgebildete Affe. Ein ganz normale Affe. Ein Affen? Man schickt einen Affen? Eine Affe. Ach so, und der entlaust die Leute dann? Der entlaust die Leute. Das ist natürlich die Hammeridee. Ja, der das braucht vielleicht etwa eine halbe Stunde bis eine Stunde. Unsere Anruferin von vorgestern sollte direkt in den nächsten Zoo gehen und in den Schimpansenkäfig sich einschließen lassen. Und die Affen, das ist natürlich grandios, ja. Und das funktioniert in Indien, in den Dörfern? Das funktioniert, ja. Und die Affen, die kriegen alle kleinen Läuse aus dem Kopf, vom Kopf weg? Die kriegen alles weg, weil eine Dienerin im Haus hatte das gehabt. Ja. Und hat sie auch mehrere Mittel probiert, hat nicht geklappt. Ja. Und dann hat man das gesagt, eine Affe, ne? Und dann sind diese trainierte Affen sind das. Man sieht das ja schon mal so im Fernsehen. Die knibbeln das mit den Händen raus, ne? Oder schlecken die das auch raus mit der Zunge? Ja. Beides. Ruckzuck geht das. Ja. Also das ist eine grandiose Idee und ich bin schon gespannt, wie die deutschen Zoos sich demnächst verhalten, wenn man mit diesem Anliegen zum Zoodirektor kommt. Danke für diesen Tipp aus Indien, Arush. Bitte? Ich danke dir herzlich für diesen Tipp aus Indien. Ja, okay. Schön, dass du... importiere ich paar Affen hier. Ja, genau. Da machst du ein großes Geschäft mit, genau. Du solltest Läuseäffen, Affen verkaufen zum Entlausen. Danke für deinen Anruf. Nichts zu danken. Tschüss, Arush. Gruß aus Taxen aus Münster. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Das ist sehr schön, ne? Mit dem Affen. Armin, 24. Ja, hallo Jürgen, hier ist der Armin. Hallo. Hallo. Ja, ich hätte da vielleicht noch einen Tipp für den jungen Mann, der so schwitzt, und zwar... ist das die basale Stimulation? Ja, das ist also so, wir lassen es auf der Zunge zergehen, die basale Stimulation. Stimulation. Ja, ist das Esoterik? Bitte? Ist das Esoterik? Nee, und zwar ist das was aus der Krankenpflege. Ich bin also in der Ausbildung und das wird auch oft belächelt. Allerdings gibt es da einen Unterpunkt, der sich auf die schweißreduzierende Wäsche bezieht. Also diese basale Stimulation hat den Ursprung darin, wie der Mensch eigentlich so auf Reize reagiert bei der Entwicklung. Ja. Und dieses taktil-haptische, darauf bezieht sich eben diese Schweißreduzierende Wäsche. Wollen wir jetzt mal die Fachwörter rauslassen. Okay. Was macht man denn bei der... Schweißreduzierende Wäsche ist eigentlich ganz simpel. Und zwar sollte man da beruhigend waschen mit warmem Wasser, relativ trocken und vor allen Dingen in Richtung der Behaarung. Und da ist auch eben in den Achselhöhlen die Behaarung sehr wichtig, dass man eben den Verlauf der Haare nimmt und dann genau in diese Richtung wäscht. Und auch hinterher nicht abtrocknen. Also relativ trocken und nicht abtrocknen. Wie warm muss das Wasser sein? Gibt es dann... Das sollte so 37 bis 40 Grad sein, also warm. Mhm. Körperwarm, relativ trocken und dann mit einem Waschlappen am besten und dann in Körperrichtung. Also in die Wuchsrichtung der Haare. Nur das soll reichen? Und das soll reichen. Zumindest könntest du das reduzieren. Das wäre mein Versuch. Das kann ich so spontan gar nicht glauben. Aber wenn du aus dem Fach kommst, dann will ich dir das glauben. Wobei, also ich gebe da keine Garantien. Ja, ich meine, immerhin ist ein Versuch wert, ne? Ja, richtig. Basale Stimulation. Ja. Klingt interessant. Wir haben übrigens am 12.05. heißt unsere Sendung hier Stinkstiefel. Vielleicht können wir dann das Thema noch mal ein bisschen vertiefen. Auf jeden Fall war das auch ein Tipp von dir und ich danke auch dir für deinen Anruf. Ja. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Inge ist dran und die ist 35. Ja, hallo Domian. Hallo Inge. Guten Abend. Auch ich möchte... ein Wörtchen zur basalen Stimulation loswerden. Und zwar würde ich Sauna empfehlen. Ja. Aber da schwitzt man ja noch mehr. Ja, sicher. Ja. Aber durch das Kalte hinterher werden die Poren in der Haut trainiert, sich zusammenzuziehen. Mhm. Und der Flüssigkeitsaustausch zwischen innen und außen wird ja dadurch reguliert. Mhm. Ne? Man kann also über den Wechsel zwischen warm und kalt das trainieren. Ist das graue Theorie oder hast du selbst... Keine graue Theorie. Hast du selbst Probleme damit? Das habe ich selber ausprobiert und das funktioniert hervorragend. Also du hattest auch mit Schweiß zu kämpfen? Sicher, ich hatte auch mit Schweiß zu kämpfen. Das geht auch ab und zu mal wieder los, aber... Wie oft muss man denn, um das zu trainieren, in die Sauna gehen? Also das muss man schon regelmäßig machen. Was heißt regelmäßig? Jeden Tag? Zweimal pro Woche würde ich schon empfehlen. Und wie lange muss man dann in der Sauna bleiben? Das ist unterschiedlich. Wenn man zum Beispiel Anfänger ist, fängt man ja erst mit 5 Minuten an, ein bis zweimal. Mhm. Und das steigert man dann bis zu einer Viertelstunde, dreimal hintereinander. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis ein Effekt zu verspüren war? Nach wie vielen Monaten? 4 Monate. 4 Monate? Ja. Und wie bist du darauf gekommen? Hast du das durch Zufall so mitbekommen? Oder also, hat man dir das gesagt? Ich habe das mir über meinen Beruf angeeignet. Und zwar bin ich Physiotherapeutin von Beruf. Ja, ja. Und über die Kneippschen Anwendungen ist also ein ähnlicher Effekt zu erreichen. Mhm. Ein weiterer Tipp wäre, möglichst viel nackt bewegen. Möglichst viel nackt bewegen? Ja, also ich mache das in meiner Wohnung immer, wenn ich irgendwie ins Schwitzen gerate, die Klamotten runter. Mhm. Ne? Und du meinst, das hat dann auch eine Auswirkung, dass es die Drüsenproduktion dann vielleicht nicht so anregt, wenn man nicht dick angezogen ist, ne? Klar, ja, ist eigentlich auch logisch. Die Luft trocknet ja die Haut. Und das zudem, dann, ja. Ne? Ja. Und wenn man ins Schwitzen gerät, ist es dann gut, die Luft an die Haut zu lassen. War es denn bei dir auch so extrem, wie Martin es vorhin erzählt hat? Nein, so extrem war das bei mir nicht. Das ist aber von mir ein Tipp, weil ich weiß, dass es sehr quälend sein kann. Ich habe ja Sorge, vor allen Dingen an Händen und Füßen, wenn man ein wichtiges Gespräch hat, man wegen irgendeine Vorstellung oder so. Das ist dann sehr peinlich, wenn man eine nasse, feuchte Hand hat. Auf jeden Fall, ja. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das bei ihm vielleicht mit diesen eher harmlosen Sachen nicht so funktioniert. Aber man könnte das ja fast als Begleitmaßnahme könnte man das ja machen. Und auf dieses Stinkende noch einen Einfluss zu nehmen, da würde ich fleischlose Ernährung empfehlen, zumindest vorübergehend. Mhm. Also du meinst, dass die Ernährung auch eine Auswirkung auf den Geruch des Schweißes hat? Auf alle Fälle, ja. Auf alle Fälle, also esst Möhren, Leute. Wenn man Knoblauch isst. Ja, also, natürlich, das recht. Dann scheidet man auch Knoblauch über den Knoblauchgeruch über die Haut aus. Ja. Und genauso ist es auch mit Fleisch. Das hat einen unwahrscheinlichen Einfluss auf den Körpergeruch. Also wir sollten eigentlich alle nur Blumen essen. Das ne? nicht. Dann würden wir wunderbar riechen. Aber abwechslungsreich und möglichst fleischarm. Ich war neulich in einem Restaurant und da wurde so etwas ganz, ganz Außergewöhnliches kreiert, ein Salat. Und er war garniert mit Blüten, die sahen aus wie Stiefmütterchen. Und wir wurden animiert, das zu essen. Und ich habe es dann auch gegessen. Es schmeckte gar nicht schlecht. Hat geschmeckt? Ja, ich habe auch meinen Schweiß danach nicht kontrolliert, ob ich dann auch so geduftet habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das gute Tipps von dir gewesen. Da bist du nicht mit dem richtigen Riechorgan ausgestattet, um das wahrnehmen zu können. Inge, ich danke dir für die guten Tipps. Na? Alles Gute. Na klar. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, heute Nacht in der Technik, Anne Buchholz. Morgen haben wir ein Thema. In einigen Zeitschriften ist angegeben das Thema Impotenz. Das Thema Impotenz wird verschoben auf die erste Juni-Woche. Morgen heißt unser Thema erwischt, ertappt. Und ich frage euch, bei was seid ihr schon mal erwischt oder ertappt worden? Ruft uns an ab 0 Uhr unter der Nummer 0180 5678 111. Und um 1 Uhr sind wir hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bis morgen. Ciao.